Am 11. März gab der stellvertretende Vorsitzende des Generalverbandes der China-Koreaner Cha Sang-bo eine Stellungnahme ab und verurteilte darin die groß angelegten aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas Chrisolf und Adler. Und die Zweigstelle der Stadt Shenyang der Gebietsgesellschaft Liaoning des Generalverbandes der China-Koreaner hielt am 8. März eine Kundgebung gegen die Atomkriegsübungen der USA und Südkoreas gegen die TVRK ab.